Diese Sendung wird dir präsentiert von der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Guten Abend allerseits. Ich wollte mal fragen, ob ich jetzt alles richtig gemacht habe mit der Veranstaltung bis jetzt. Ja, guten Morgen. Ich wollte jetzt gerade die Sitzung eröffnen. Irgendwo ist ein Mikro offen oder so, was nicht sein sollte. Das ist schrecklich. Ja. Reinhard, kannst du Push-to-Talk machen oder die Stimme schalten? Ich würde vorschlagen, das schneide ich dann weg in der Aufzeichnung. Und dann begrüße ich euch heute ganz herzlich zur 26. Vorstandssitzung des 16. Landesvorstands am 18. April 2024. Wir beginnen mit etwas Verspätung um 20:37. Mein Name ist Vaco, ich werde die Sitzung leiten und alle anderen helfen Isan beim Protokollieren. Anwesend sind der Martin, der Wolf, die Vaco und die Isan. Damit sind wir beschlussfähig und hätten als erstes das Protokoll der vergangenen Sitzung zu beschließen. Gibt es da Einwände oder Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Dann haben wir das einstimmig angenommen und machen weiter mit den Berichten. Der Sven trudelt ja vielleicht noch ein, kann das nachreichen. Dann wäre ich als nächstes dran. Ja, ich war auf den beiden WKO-Sitzungen. Da gibt es jetzt ein Pad, wo alle Termine der KandidatInnen und allgemeine Termine bis zur Wahl gesammelt werden. Finde ich eine gute Idee. Ich habe all unsere Termine, also von Sven und Elder ja in erster Linie, auch schon mal in das Pad eingetragen. Dann hatten wir eine AGÖ-Sitzung, dann hatte ich eine Vorstandssitzung, Stammtisch in Düsseldorf. Die Düsseldorfer bringen uns am Samstag ein oder zwei Pavillons, die wir draußen hinstellen können zum Sitzen, geschützter Rauchen und so weiter und organisieren ja auch das Grillen am Samstagabend. Dann habe ich ja tatsächlich sehr viel telefoniert und kommuniziert wegen des LPTs und wegen den Plakaten und wegen diesem und jenem. Dann war ich in der LGS, habe die ganzen Akkreditierungsunterlagen, Barkasse, Deko und so weiter abgeholt. Dann haben wir die Pressemitteilung fertig gemacht, versendet, gelockt zum LPT. Und heute war ich für die AG Schnittchen einkaufen und dann noch so ein bisschen nebenbei Tickets bearbeitet, Kalenderpflege und so das regelmäßiger. Das war's von mir. Wenn ihr Fragen habt zu unseren Tätigkeitsberichten, machen wir am Schluss, wenn wir alle durch sind, haben als nächstes dann den Wolf. Ja, ich war auf verschiedenen Fraktionssitzungen, sowohl für den Stadtrat Troisdorf als auch im Kreistag, habe mit unserer Hausbank der Stadtsparkasse Düsseldorf Gespräche geführt, mich ausgetauscht zu verschiedenen Anlagemöglichkeiten, weil ich ja generell damit unzufrieden bin, wie wenig Ertrag das bringt, was da an Geld liegt. Habe, glaube ich, erfolgreich eine Lagermöglichkeit für die Plakate vermittelt, was dann wiederum Arbeit für die Vaco bedeutet hat. Aber Dankeschön, dass es gemacht hat und habe ein bisschen Spam im RT gelöscht und sonst nicht viel. Nee, das war's. Danke dir und vor allen Dingen danke dafür, dass du jemanden gefunden hast, der unsere Plakate ein paar Tage beherbergt. Die werden übrigens heute vom Daniel schon abgeholt und sind dann also auch schon morgen bei uns in Krefeld. Oh cool. Klasse. Ja. Okay, dann haben wir als nächstes den Martin. Nee, Quatsch, die Isan. Ja, ich habe ein paar Postaktionen auf 5 Plattformen mit unseren EU-Kandidaten Sven und Elder gemacht. Und weil wir da gerade über Postaktionen reden, wir brauchen immer noch jemanden, der Insta betreuen würde. Das sage ich jetzt mal als Vertreterin des AGÖA-Teams. So, dann habe ich den alltäglichen Somikram gemacht. Bei der AGÖA habe ich Posts zu den Blogartikeln gemacht. Was mich sehr freut, möchte ich auch mal erwähnen, wir hatten eine große Resonanz auf unseren Post, dass man doch bitte Covid-Tests machen sollte für den LPT und sind dadurch auch aus unserer Blase ein bisschen rausgekommen und haben Wahlempfehlungen bekommen für die EU-Wahl. Das wollte ich hier auch mal gerne erwähnen. Dann war ich bei der ÖA-Sitzung am 10.04., habe ein bisschen Orga wegen dem LPT gemacht und Tickets und Spams. Das war's. Ja, finde ich super mit dem Post. Und dann haben wir den Martin. Jetzt aber wirklich. Ja, ich habe tatsächlich nicht viel gemacht, außer dass ich im Urlaub war und an diversen kommunalen Sitzungen. Danke dir, das war kurz und bündig. Gibt's Fragen oder Anmerkungen zu unseren Tätigkeitsberichten? Das ist nicht der Fall. Dann mach ich mal weiter mit Statistiken. Wir haben Stand heute 1357 Mitglieder, davon stimmberechtigt 541. Sparkassenbestand vom Montag 144,60 €. Die Kontostände, Wolf, sind jetzt alle was älter. Hast du da Erneuerungen? Nee, also weil ich habe ja Zugangsdaten für einen Tipp-TAN-Verfahren zugesandt bekommen. Ich weiß nicht, warum. Das war scheinbar immer so, aber ich benutze seit Jahren keine Tipp-TAN-Kästchen mehr. Das heißt, ich kann das nicht anwenden, habe mit der Sparkasse telefoniert. Und die schicken mir was Neues zu. Aber bis ich die Zugangsdaten fürs Push dann habe, also über Handy die TAN-Nummern generieren, kann ich leider immer noch nicht darauf gucken. Das wiederum habe ich auch als Anstoß genutzt, um mich mal da durchzufragen, was es da für Anlagemöglichkeiten gibt und wollte das eigentlich spätestens auf dem LPT mit euch mal ansprechen. Okay, danke dir. Gut, dann haben wir noch die VKV-Kontostände, da ist der Stand Januar, da hat sich aber auch nichts getan, zumindest nicht auf Ausgabenseite. Wer nachschauen möchte, wie der Kontostand im VKV ist, kann das immer auf unserem Vorstandsblog vorstand.piratenpartei-nrw.de im Menüpunkt Kontostände. Gut, dann mache ich weiter mit den Terminen. Das fühlt sich langsam. Also, wir haben am Wochenende, 20. 21. April, den Landesparteitag in Krefeld. Aufbau morgen ab 15 Uhr. Dann haben wir am Samstag drauf, den 27. April, einen Kreisparteitag in Bielefeld. Dazu gibt es auch eine Wiki-Seite. Dann am 1. Mai den Wahlkampfauftakt, den bundesweiten der Piratenpartei. Da sammeln wir ja hier Infostände in NRW. Wissen tun wir bereits vom Infostand in Recklinghausen am Grünen Hügel. Jedes Jahr, da werden Sven und Elda beide sein und sich dann auf diesen hybriden Wahlkampfauftakt zuschalten. Und es gibt auch einen Infostand auf dem DGB-Fest in Düsseldorf am Johannes-Rau-Platz. Dann haben wir der Elder hat am 5. Mai eine Einladung zum Politikerinnen-Speed-Dating in Schwerter. Am 6. Mai haben wir eine Einladung bekommen zu einer Fischpool-Diskussion zur EU-Wahl in Dorsten. Das hat der Schorisch netterweise übernommen. Am 8. Mai ist der Sven auf einer Podiumsdiskussion am Quirinus-Gymnasium in Neuss und der Elder ist beim Speed-Debating zur Europawahl in Krefeld. Dann haben wir noch nicht terminiert in der 21. KW, voraussichtlich am 21. Mai, aber das ist, wie gesagt, noch nicht ganz sicher, eine Einladung zur Podiumsdiskussion in Solingen. Das wird der Sven übernehmen. Dann haben wir den CSD in Düsseldorf, 24. bis 25. Mai. Dann am 28. Mai haben wir eine Vorankündigung bekommen zu einer Parteienmesse zur EU-Wahl in Oberhausen. Da wissen wir noch nichts Genaues und wir wissen auch noch nicht, wie wir das bewerkstelligen. Dann haben wir am 8. Juni den CSD hier vermerkt und am 9. Juni die Wahlen zum Europaparlament. Weitere Termine der Piraten NRW findet ihr im Kalender auf der Webseite unter Terminen. Und wenn ihr eure Termine da nicht findet, also eure Infostände, Stammtische, Sitzungen, Mitgliederversammlungen, dann sagt uns bitte Bescheid. Das wäre schön, wenn wir da einen möglichst vollständigen Kalender haben. So, Termine, haben wir da noch was vergessen? Ich habe den Tastenquäler im Sprechenraum. Hallo, guten Abend. Hallo, bin ich zu hören? Ja. Sehr schön. Also zunächst einmal vielen Dank für eure Arbeit. Ich weiß, als Vorstand hört man das leider viel zu selten. Du hast gerade 24., 25. Mai Düsseldorf gesagt. Ich habe eigentlich die Information 25., 26. Täusche ich gerade? Es kann sein, dass ich das falsch eingetragen habe, weil der eigentlich 3 Tage ist. Es kann also sein, ach so. Nee, dann ist das schon richtig. Normalerweise ist nämlich Freitag schon der Aufbau. Deswegen steht hier 24. und der 25. müsste dann der Samstag sein. Richtig, also der 25. ist der Samstag. Erstmal vielen Dank, dann korrigiere ich das bei meiner Übersicht. Wegen Terminen, dann wollte ich eigentlich auch ansprechen. Ich habe euch am 1. April, war das, glaube ich, eine Mail geschickt. Jetzt weiß ich nicht genau, wie ob hier angekommen ist, weil es gab ein bisschen Probleme mit Mails. Da habe ich, ich hatte die sämtlichen Termine von CSTs dieses Jahr, die bereits bekannt waren, rausgesucht gehabt und dann die einzelnen LVs angeschrieben mit den Terminen vor der Wahl und denen nach der Wahl. Ziel ist, dass wir so ein bisschen einen Überblick bekommen, wo überall ein Auftritt ist. Mit dem Hintergedanken, gerade auf Bundesseite eben ein bisschen Unterstützung hier auch zu organisieren. Ich habe noch ein paar Termine von NRW, die auch vor der Wahl sind. Ich weiß nicht, wie groß die sind. Deswegen wollte ich mal nachfragen, ob ihr die Mail bekommen habt und ob ihr da auch gedenkt, daran teilzunehmen. Also ich habe keine Mail mit CSD-Terminen gesehen. Isan, du? Am 21.07. ist der CSD in Köln. Mehr weiß ich auch nicht. Ich habe auch keine gesehen. Ja, ich hatte ab und zu Probleme, euch Mail zu schicken. Ich habe da immer wieder mal eine Fehlermeldung bekommen gehabt. Vielleicht kurz zur Info. Also ich habe noch als Termine das 17.05. in Euskirchen wäre bei euch, 18.05. in Gelsenkirchen, 1.06. in Leverkusen und 8.06. in Übach-Palenberg, das hatte ich vorher noch nie gehört. Also das wären noch die vor der Wahl. Okay, ja, das hört sich jetzt nicht so an, also könnte ich jetzt nicht so spontan sagen, ja, machen wir. Euskirchen ist in der Nähe vom Rhein-Erft-Kreis. Könnte sein, dass die da was machen. Die sind ja sehr aktiv. Kriegen wir raus. Die anderen Orte kann ich mir nicht vorstellen. Der eine Ort, den du, da hätte ich jetzt gesagt, das ist nicht in NRW. Aber du hast es nachgeguckt, nehme ich mal an. Ja, es war etwas Arbeit, das jeweils zu lokalisieren. Ich weiß nicht, vielleicht schicke ich es dir, Marco, nochmal auf Matrix oder so. Die Liste, wo ich mir da rausgesucht habe, dann haben wir ist einmal im gleichen Stand. Ja, also wir haben jetzt vor allen Dingen erstmal das Augenmerk auf die Termine, die noch vor der Europawahl sind. Und die beiden, die mir bekannten, also Bielefeld und Düsseldorf, wo wir auch was machen werden, die habe ich auch schon in dieses allgemeine Pad eingetragen. Ich habe da auch noch eine Bitte, weil die Termine waren jetzt ein bisschen viel, die konnte ich nicht mitschreiben. Tastenfehler, kannst du die eventuell, die du gesondert aufgeführt hast, auch ins Matrix reinposten? Das wäre nett, weil dann kann ich es übernehmen fürs Protokoll. Ich könnte dir den Link von diesen gesammelten Terminen gleich mal reinschreiben. Ja, oder so. Okay, also in der, also morgen bin ich nicht in der WKO, weil da bin ich schon beim Aufbauen, aber danach in der Sitzung würde ich das dann auch mal ansprechen. Ich weiß nicht, wie es in Bielefeld aussieht, aber da wir in Düsseldorf da immer 2 Tage unseren Infostand mit Wohnbau bestücken müssen, werden wir ganz sicher Hilfe brauchen. Und ja, da wäre dann halt die Frage, wie man das kommunizieren kann. Aber da würde ich dich, Thorsten Quäler, ich weiß, dass du da so auch einen Fokus drauf hast, da würde ich dich dann auch nochmal drauf ansprechen. Aber danke dir. Gut, dann machen wir jetzt weiter mit den Anträgen. Anträge aktuell haben wir keine, aber wir haben Umlaufbeschlüsse gehabt. Und zwar hatten wir einen Finanzantrag vom VKV Recklinghausen bezüglich dem Infostand 1. Mai, haben wir gerade schon erwähnt, und auch weiteren Infoständen. Bis zur Wahl hat der VKV Recklinghausen ein Werbemittelbudget von 600 Euro beantragt und selbstverständlich auch genehmigt bekommen. Dann, das Protokollticket 518967 war das. Dann Ticketnummer 519153. Haben wir ein Budget beantragt, Daniel und ich, für den Transporter, den er jetzt am Wochenende braucht, um die Plakate und die Technik nach Krefeld zu transportieren. Das ist ein Budget von 400 Euro. Das wurde auch genehmigt. Und mit Ticket 519104 haben wir den Frank Herrmann für unseren jetzigen LPT für die Akkreditierung beauftragt. Das war's aus dem Umlauf. Wenn es Fragen dazu gibt, könnt ihr auch gerne immer in den Sprechenraum kommen. Oder auch bei dem nächsten TO-Punkt, aktuelles aus den Kommunen NRW, Stadt, Landkreis. Was gibt es aus den Kommunen, gerne aus dem Zuhörerraum etwas Neues zu berichten, irgendwelche Veranstaltungen. Der Reinhard versucht uns. Ja, also wenn ich wieder, also die Veranstaltung ist jetzt in der Tüte und ich wollte euch fragen, ob ich alles richtig gemacht habe mit der Adressen und so weiter. Du, ich hab euch alles zugeschickt. Jetzt, du sprichst jetzt von eurer Kannst du das stellen, wenn du redest? Kann er, hat er gerade gemacht. Sehr gut. Ja, okay. Also hören tust du mich ja da. Ich nehme mal an, du sprichst jetzt von der Veranstaltung, die ihr plant mit Digital Courage. Da hattest du ja so einen Fragebogen ausgefüllt, um diese Anfrage bei Digital Courage zu machen. Ich habe da einmal Das ist soweit okay. Die Rechnung sollte eigentlich, da ihr VKV seid, an den Landesverband adressiert sein. Du kannst sie dir per E-Mail zuschicken lassen, aber es wäre besser, wenn die Adresse des Landesverbandes in der Rechnung drin steht. Aber es ist nur eine Kleinigkeit. Wenn ihr das jetzt schon abgeschickt habt, so schlimm ist es dann auch nicht. Kann ich ändern. Gut, wunderbar. Haben wir sonst noch was aus den Kommunen? Dann machen wir weiter mit aktuelles Europa. Ja, bisschen was habe ich ja gerade schon erzählt. Plakate werden dann alle ab morgen Abend auf dem Landesparteitag sein und können Samstag und Sonntag abgeholt werden. Ich habe da auch noch ein bisschen telefoniert, weil wir noch meines Erachtens noch nicht so richtig viele Bestellungen bekommen haben. Ich denke, dass auch noch ein paar spontan kommen werden und sich Plakate abholen. Das ist ja aber auch kein Problem. Wir haben auf jeden Fall genug. Ja, ansonsten sollte ich eigentlich vom NDS-Shop ein Paket bekommen. Die haben dann noch irgendwie so Restmaterial aus dem alten P-Shop sondiert, sortiert und wollten an alle AVs so ein kleines Päckchen schicken. Das ist aber bei Hermes in NRW irgendwie hängen geblieben. Schade, ich hätte es dann gerne mit zum LPT gebracht, um es da zu verteilen, aber ich glaube nicht, dass das morgen früh noch ankommt. Rausgeschickt hatte der Shop das, also der Stefan, das schon am Montag, das sollte Dienstag da sein, aber ja, yeah, hat nicht sollen sein. Okay, dann haben wir ja unsere Sonnenbrillenaktion, da hatte der Elder uns hier nur reingeschrieben, der hat ja die Bestellung gemacht, dass die Lieferung wahrscheinlich am 22. April kommt, das passt ja dann auch alles mit unserer Planung für das Gewinnspiel und so weiter. Da werden wir, denke ich, Isan und ich in der nächsten Sitzung noch ein bisschen was berichten. Sonstiges Wichtiges. Ich hatte nur noch mal den LPT reingeschrieben, auch mit den Betreibern, da habe ich noch ein bisschen gesprochen, weil es ist ja nun richtig, richtig kalt draußen. Die haben jetzt eine Möglichkeit gefunden, das Ding wenigstens ein bisschen für uns zu beheizen. Ich hätte sonst glatt Handschuhe mitgenommen. Ja, also Tische, Stühle, Bühne und so weiter, das wird alles, ist heute schon alles aufgebaut worden, da müssen wir uns nicht drum kümmern. Wir müssen dann morgen die Plakate schon mal sortieren, die Technik aufbauen und die Akkreditierungsunterlagen fertig machen und die ein oder andere Kleinigkeit. Ab wann können wir ran? 15 Uhr hat Daniel jetzt gesagt, möchte er da sein. Also ab 15 Uhr sind die auf jeden Fall da. Wenn ihr sonst keine Fragen habt zum LPT, wir sehen uns dann auch morgen. ich weiß nicht, ob ihr gesehen habt, dass wir noch eine Kandidatur im Wiki haben für ein Richteramt. Das hat mich sehr gefreut. Wir haben ja momentan nur zwei Richter, das heißt kein vollständiges Schiedsgericht. Von daher habe ich mich sehr über die Bewerbung gefreut. Okay. Hat das genau wie du bereits unterstützt. Oh, sehr schön. Gut. Dann wollte ich noch kurz mit dir, Wolf, was klären. Es geht ja jetzt los, wie Dr. Borricklinghaus schon gezeigt hat, mit Werbemittelbestellungen in den Shop und überhaupt für die Europawahl. Und wir müssen uns noch mal kurz überlegen, wie wir das kommunizieren. Bei den VKVs ist es ja relativ einfach, weil da geht die Rechnung ja direkt an uns. Und wenn die dann 350 Euro oder mehr ist, dann geht das von diesem Budget halt weg, was wir allen Gliederungen geben, also 350 Euro. Und der Rest wird dann mit dem VKV-Konto verbucht. Aber bei den Kreisverbänden, da wollte ich dich, Wolf, nochmal fragen, wie wir das machen sollen, die erstmal in Vorleistungen gehen oder so. Weil es kann ja auch sein, dass die Leute woanders Sachen bestellen, nicht im Shop. Letztlich haben wir keine Vorgaben. Ne? Wir haben es wertemäßig begrenzt, aber nicht gesagt, wo sie das haben. Im Prinzip erstatten wir gegen Vorlage der bereits verauslagten Mittel auch an die KVs ihre Ausgaben, würde ich sagen. Ne? Wie für Reisekostenabrechnung oder ähnliches. Ja, also die KVs gehen in Vorleistungen auch beim Niedersachsen-Shop und kriegen das im Nachhinein erstattet und bei den VKVs geht die Rechnung an uns und da können wir das dann direkt berechnen. So richtig, ne? Ganz genau so. Gut. Wolf, schreibst du das hin? Du kannst das so schön formulieren. Ich bin gerade dabei, ja. Danke. Okay, dann haben wir heute oder gestern Abend noch eine E-Mail vom Bundesschatzmeister bekommen mit Neuigkeiten aus der Bundesschatzmeisterei. Ich lese das jetzt nicht komplett vor, aber es geht um Partfin und dass da ein Bescheid jetzt gekommen ist vom Bundestag, dass wir für einige Jahre zu viel gezahlt, für andere zu wenig gezahlt haben. Im Prinzip aber ist das alles sehr positiv und wir erwarten auch noch Geld und bei der Parteienfinanzierung ist es so, dass die Gliederungen da wohl auch nochmal Geld ausgezahlt bekommen. Lediglich in zwei Landesverbänden ist wohl bereits im Vorfeld zu viel gezahlt worden, laut der neuen Berechnung. Aber hier in NRW, glaube ich, gesehen zu haben, in Düsseldorf haben wir auch schon mal irgendwann Anfang des Jahres Mitglieder und PATFIN bekommen. Da dürfte dann also im Laufe des Jahres auch nochmal was kommen. Aber wir haben wenigstens hier nichts, dass die Leute das zurückzahlen müssen oder dann da irgendwie sich wieder Schulden anhäufen. Es ist auf jeden Fall sehr erfreulich, dass anders als noch vor ein paar Monaten von der Bundesschatzmeisterei prognostiziert, nicht Riesenbeträge nachzuzahlen sind, sondern dass man sozusagen diese virtuellen Rückstellungen jetzt auflösen kann. Jo. Und mit dieser guten Nachricht wären wir dann auch am Ende des Protokolls. NÜ-Teil haben wir heute nicht. Doch, ich habe eine Frage, aber nur ganz kurz. Okay, gut. Dann unser nächster Termin ist in 14 Tagen, natürlich wieder ein Donnerstag, das ist der 2. Mai, wieder um 20.30 Uhr im NRW Mumble. Wir gehen gleich dann kurz noch in den NÖ, aber vorher beende ich die Sitzung um 21 Uhr. Jetzt haben wir TRODLF im Sprechenraum. Hallo. Ja, hallo. Ich hatte noch eine Frage zu unserem RT Nummer 574477. Da hat sich bis jetzt nichts getan. Ist das wegen der Webseite? Jo, Zugangsdaten. Ja, frage ich morgen auf dem LPT nach. Ich habe mir tatsächlich auch die Ticketnummer notiert, weil ich das ja, nachdem wir kurz kommuniziert hatten, weitergeschickt habe an die Technik. Die ist ja am Wochenende vor Ort und dann frage ich da mal nach, was da los ist. Okay, vielen Dank. Grüße aus dem Piratenbüro Siegen-Wittgenstein. Wir sitzen hier zum Ehren zusammen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Genau. Danke. Da schließe ich mich an. Gleichfalls.